Heute werden wir uns in Quergelesen der zweiten Ausgabe der Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik Outside the Box widmen. Wir hatten bereits in der letzten Ausgabe von Quergelesen darauf hingewiesen oder die Zeitschrift kurz erwähnt und auch darauf hingewiesen, dass nach der ersten Ausgabe, die Ende letzten Jahres erschien und die den Titel Emanzipation trug, dass die zweite Ausgabe nun den Titel Form hat und dem ist allein schon das Erscheinungsbild dieser zweiten Ausgabe der Outside the Box gerecht geworden. Es ist eine Plastiktüte, in der ein Pappstreifen ist mit dem Inhaltsverzeichnis und dann sind das 9 Papierbögen, die liebevoll zusammengefaltet in dieser Plastiktüte dann vorzufinden sind und diese 9 Bögen enthalten unter anderem so interessante Sachen wie Notizen zur politischen Alltagskultur, eine Reflexion über unangemessene Formen. Es geht um Forms of Insubordination, Ungehorsam, Kritik, Musik im essayistischen Schreiben. Es findet sich ein Kurzinterview mit dem Ende September verstorbenen Martin Büsser, eine kleine Einführung in das Leben und Werk von Claude Cahors. Es gibt ein Interview mit Biene Baumeister Zwinegator zum Verhältnis der Situationistischen Internationale zu Geschlecht. Es geht um das Konzept der Definitionsmacht als eine Antwort auf rechtsstaatliche Sanktionsformen sexualisierter Gewalt. Es geht um Markierungspolitiken in Gender Studies und anderswo. Es geht um das Formprinzip der gesellschaftlichen Totalität. Es wird sich nochmal Gedanken gemacht um den Gang vom Fetisch bis zur Verdinglichung und vieles, vieles anderes. Wir haben für die heutige Ausgabe von Quergelesen einen Text vorbereitet für euch, verehrte Hörerinnen und Hörer. Der ist, der trägt den Titel Fat is a Feminist Issue. Und diesen Text wollen wir so ein bisschen auch verstanden wissen, als Fortgang der Reflexion in Quergelesen, die wir bereits begonnen hatten in der letzten Woche, als wir den Text She's Kicked the Look aus dem Kassiba Nummer 4 der McGuffin Foundation vorgestellt haben. Und wir denken, dass dieser Text, der fast die gesamte Sendezeit heute ausfüllen wird, euch, verehrte Hörerinnen und Hörer, mindestens interessieren wird. Geschrieben haben den Text Katja und Corinna von der Outside the Box Redaktion und wir werden gegen Ende der Sendung dann nochmal sagen, wo ihr Outside the Box im Netz finden könnt und wie ihr an die zweite Ausgabe dieser Zeitschrift dann kommen könnt. Nach dem nächsten Stück Musik, beziehungsweise nach den beiden nächsten Stücken Musik, legen wir dann auch gleich los mit der Dokumentation des Textes Fat is a Feminist Issue. Fat is a Feminist Issue. Oder Ein guter Grund, Susi Orbach und die zweite Frauenbewegung in Ehren zu halten. Das gesellschaftlich vorherrschende Schönheitsideal ist scheiße. Darüber sind sich alle einig. Demzufolge bedürfte es der näheren Betrachtung nicht, oder? Bodies, Schlachtfelder der Schönheit. Das neue Buch der Psychotherapeutin Susi Orbach macht das Ausmaß deutlich, das der Körperfetisch gegenwärtig erreicht hat, und führt die Notwendigkeit vor Augen, eine Debatte darüber zu forcieren. Obwohl es sich in gesellschaftskritischen Kreisen um eine Binsenweisheit handelt, dass der Körper als Arbeits- und Freizeitobjekt eine wichtige Rolle im Vergesellschaftungsprozess innehat, stehen einem beim Lesen doch regelmäßig die Haare zu Berge. Die Hälfte der jungen Koreanerinnen unterzieht sich einer Augenoperation, die das Lid westlichen Standards anpasst. Ein US-Amerikaner, eine US-Amerikanerin gibt durchschnittlich fast $2 am Tag für Diätprodukte aus. Und mit 160 Milliarden Dollar Jahresumsatz schaffte es die Schönheitsindustrie 2005 immerhin auf ein Drittel des Umsatzes der Stahlindustrie. Dieses wirtschaftliche Wachstum wäre an sich nicht sehr erstaunlich, hat das Kapital doch schon immer großen Erfindungsreichtum bewiesen, was die Erschaffung profitabler Konsumbedürfnisse angeht. Aber diese Entwicklung ist in einem besonderen Zusammenhang zu sehen, als Ausdruck einer Vermittlung des spätkapitalistischen Subjekts zu seinem Körper, die immer konfuser und bewusstloser anmutet. Deswegen möchten wir im Folgenden Orbachs Buch besprechen, um einige Aspekte daraus für eine linke, feministische Gesellschaftskritik fruchtbar zu machen, sowie Lücken in der linken Debatte aufzuzeigen. Nach zwei früheren Büchern über Esssucht und Magersucht klagt die Feministin erneut das bestehende Schönheitsideal, Körpernormierung und deren fatale Folgen vor allem für Frauen mit einer schlichten, aber prägnanten These an. Wir leben in einer Epoche der Destabilisierung des Körpers, in der Probleme mit dem Körper nicht allein Ausdruck und Ventil psychischer Ängste und Konflikte sind, wovon die Psychoanalyse traditionell ausgeht, sondern die Angst und Unsicherheit mit dem Körper ist selbst das Problem und die Zahl derer, die ihren Körper nicht als zu sich zugehörig empfinden, wächst stetig. Das heißt, die Gesellschaft betont sei hier die Rolle der Familie als tragende Instanz des Verkörperungsprozesses, strukturiert unsere Körperlichkeit auf eine krankhafte Weise, die psychische Sehnsüchte und emotionale Konflikte hervorbringt, die sich nicht allein auf somatischer Ebene äußern, sondern von vornherein auf den Körper bezogen sind. Damit droht eine selbstverständliche und stabile Körperlichkeit, in der man das eigene Selbst verorten kann, zu verschwinden. Stattdessen nehmen mehr und mehr Menschen ihren Körper als Belastung wahr und erleben ihn als nicht richtig. Der Körper verwandelt sich vom Produktionsmittel in das zu Produzierende. Das Korrigieren und Perfektionieren des eigenen Äußeren wird zur alltäglichen Aufgabe. Der Erfolg dieser Bemühungen stellt die eigene Kompetenz und Willenskraft unter Beweis. So wurde die Gestaltung des Körpers in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr der individuellen Verantwortung zugeschoben. Gesellschaftliche Anerkennung und der Wunsch, dazuzugehören, stehen mit der Kompetenz, den eigenen Körper zu verändern, in engster Verbindung. So ist es längst kein Schicksal mehr, ein haariges Muttermal auf der Schulter sitzen zu haben oder stark kurzsichtig zu sein. Wer hier nicht Skalpell oder Laser ihres korrektiven Amtes walten lässt, ist selber schuld und quasi asozial. Jene Form der Selbstkompetenz kooperiert hervorragend mit der neoliberalen Ideologie, der zufolge allein die eigene Leistung zählt und jeder und jede dafür die gleichen Voraussetzungen mitzubringen hat. Das Schlimme ist, dass dieser gesellschaftlich geforderte Umgang mit dem eigenen Körper, wie in kulturindustriellen Verhältnissen nun einmal üblich, sich in die individuelle Bedürfnisstruktur einfrisst. Davon ausgehend kritisiert Orbach ein gegenwärtig prominentes postmodernes Körperverständnis, für dessen illusionäres Weltbild des grenzenlosen Individualismus. Die Postmoderne reduziere den Körper auf ein beliebig bearbeitbares Konstrukt. Jeder und jede kann ihren, seinen Körper demnach so formen und verändern, wie es für sie oder ihn am besten ist. Das mag in einem bestimmten Rahmen und in vielen Fällen zutreffen, aber das erforderliche Opfer ist groß. Die Verheißung von der individuellen Wahlfreiheit, die einige postmoderne Ansätze zelebrieren, ist unzulänglich, wenn es um die Bedürfnisse des postindustriellen Körpers geht. Orbach setzt ihm eine psychoanalytische Betrachtungsweise entgegen, die die Leserinnen daran erinnert, dass es die Spannung zwischen Individuum und Gesellschaft zu retten gilt, durch die Stärkung des Subjekts, nicht durch seinen Zerfall in Tausende von Identitäten. Es gilt, die allgegenwärtigen Angriffe auf die innersten Strukturen des Individuums zu kritisieren, nicht die Verhältnisse zu affirmieren, in denen auch ästhetisch bislang vernachlässigte Körperteile wie das Knie einer Schönheitsoperation unterzogen werden können. Anhand sehr rührender Einzelbeispiele wird die Reichweite deutlich, die die gesellschaftlichen Bedingungen für die Konstitution des Körpers selbst haben. Extrembeispiele aus der therapeutischen Erfahrung der Autorin geben rasch zu erkennen, dass diese Extreme nur die Spitze des Eisberges Normalität darstellen. Orbach berichtet von Patientinnen, die aufgrund ihrer speziellen Situation und Sozialisationserfahrungen an psychosomatischen Erkrankungen litten, etwa Wachstumsstörungen, Bulimie oder Colitis. Allen gemeinsam war der Hass auf ihren Körper, der sich falsch anfühlte und den sie sich in einem mehrjährigen Prozess unter therapeutischer Behandlung in einen neuen Körper umschaffen mussten, der ihr eigener war. Mit Bezug auf aktuelle Forschungen in der Entwicklungspsychologie wird verdeutlicht, wie zentral die frühkindliche Entwicklung für die Strukturierung des Körpergefühls ist und was während dieser Zeit schon alles schiefgehen kann. Kinder erfahren in ihren ersten Jahren einen komplexen Cocktail an körperlichen Umgangsweisen von Seiten ihrer Bezugspersonen. Die Art und Weise, wie ein Baby berührt wird, ob angemessen auf seine Mimik und Gestik reagiert wird, all das formt die Körperlichkeit. Werden die Bedürfnisse des Kindes regelmäßig missachtet, empfindet das Kind nicht etwa die Eltern, sondern bald sich selbst als Problem. Es kommt zu einer inneren Spaltung, bei der es bestimmte Teile seines Selbst zurückstellt, weil sie in seiner Umgebung nicht erwünscht sind. Die Konsequenz ist ein unechtes Selbst. Als entscheidend für die Entwicklung eines stabilen, positiven Körpergefühls sowie einer gefestigten Persönlichkeit betont Orbach zum Beispiel genug Berührungen, Wärme sowie ein positives Körpergefühl der Bezugspersonen. Diese Einflüsse auf körperlicher Ebene prägen zu einem entscheidenden Anteil unsere Gehirnstruktur und damit unsere Persönlichkeit. Die Stärke des Buches liegt darin, zu zeigen, dass der gesellschaftliche Mechanismus der Körpernormierung dem Individuum auf psychischer und physischer Ebene mehr und mehr Konflikte aufbürdet. Das globale Schönheitsideal, von den Massenmedien bis in den letzten Winkel der Welt getragen, setzt sich in den Bedürfnissen der Einzelnen fest. Die Folge ist aber nicht die Identität von gesellschaftlicher Norm und individueller Praxis, sondern die Verwirrung der Bedürfnisse, die sich in der gleichzeitig steigenden Vielfalt von Genussmitteln und Diätprodukten äußert. Orbach führt hier die Ausbreitung der Snack-Mentalität an, deren Vertreterinnen sich kostenintensiv und ernährungsphysiologisch zweifelhaft mittels Bio-Vollkornkeks und Smoothie durch den Arbeitstag hangeln. Eine den Bedürfnissen des Körpers angemessene Regulierung von Hunger und Sättigung sowie ein intuitiver, lustbetonter Umgang mit dem eigenen Gewicht werden durch diese Tendenzen immer schwieriger. Die bloße Feststellung, dass das Schönheitsideal scheiße und entweder zu negieren oder subversiv zu unterlaufen ist, mag richtig sein. Sie wird der Reichweite der Problematik und seinen Folgen, vor allem für Frauen, jedoch nicht gerecht. Der Kampf, den die Mehrheit der Frauen hinsichtlich Körper und Schönheit austrägt, ist bester Beweis dafür, dass wir das Modell der patriarchalen Gesellschaft noch nicht überwunden haben, in dem Frauen nun einmal tendenziell die Arschkarte gezogen haben. Wie auch, wenn die Binarität der Geschlechter und die sexistische Ideologie konstitutiv für den Kapitalismus sind? In der kapitalistischen Moderne ist es unumgänglich, den eigenen Körper als zu beherrschenden, zu formenden sowie als gewinnbringend zu verwertenden Besitz zu betrachten. Ein solches Körperverständnis geht notwendig einher mit der Herausbildung des Subjekts. Das moderne Subjekt setzt sich von frühester Kindheit an in ein verdinglichtes Verhältnis zu seinem Körper. Es kann nicht ganzheitlich als Körper, Psyche und Geist gleichermaßen existieren. Der Körper als Objekt des Geistes wird zum Naturverhafteten, über das der Geist solcher Art verfügen kann und muss, wie am besten Kapital aus ihm zu schlagen ist. Dieses gewaltvolle Körperverhältnis des Individuums aber ist gesondert bei der Konstitution von weiblichen Subjekten zu betrachten, in denen die Verdinglichung in einem noch viel konsequenteren Ausmaß vonstatten geht als im männlichen. Das Konzept vom Menschen als Subjekt ist ursprünglich auf den Mann zugeschnitten. Trotz der mannigfaltigen Transformation der gesellschaftlichen Stellung der Frau über die Jahrhunderte hinweg, die in der westlichen Welt schließlich zur rechtlichen Gleichstellung der Geschlechter geführt haben, sind die Forderungen, die das männliche Subjekt an den weiblichen Körper stellt, insgesamt nicht geringer geworden. Die Frau hat nie aufgehört, in erster Linie Körper zu sein, respektive Sexualobjekt des Mannes und Austrägerin seiner Nachkommenschaft. Dies bildet die fatale Grundlage für eine besonders zwanghafte Einstellung der Frau zu ihrem Körper. Mädchen bekommen diese quasi mit der Muttermilch eingeflößt. Von klein auf lernen sie, ihren Körper nach den Parametern von Schönheit, Schlankheit und Weiblichkeit abzurichten. Weibliche Sozialisation, sie reicht von der geringeren Stillzeit bis zum Sexismus in Spielzeuggestalt der Barbiepuppe, vermittelt Frauen von Anbeginn, dass sie auf der Welt sind, um mit Hilfe ihres weiblichen Körpers zum Erfolg zu gelangen und dem Ziel, diesen zu vervollkommnen, alles andere unterzuordnen. Ihr Körper, das ist für viele Frauen eine störrische Masse Fleisch, Haut, Haar und Knochen, aus der mit viel harter Arbeit und Selbstdisziplin eine annehmbare weibliche Identität erst zurechtgezimmert werden muss. Der gesellschaftliche Wertmaßstab, an dem der Erfolg der Einzelnen gemessen wird, bleibt dabei männlich. Er betrachtet nämlich nicht nur, ob eine Frau ordentlich Geld verdient und nebenbei Familie und Haushalt versorgt, sondern ebenso, ob sie bei diesen Tätigkeiten auch gut aussieht und nicht etwa nach der zweiten Schwangerschaft aus dem Leim geht. So manifestiert sich im Umgang mit der eigenen Körperlichkeit die hartnäckig fortbestehende Doppelbelastung der Frau. Als kapitalistisches Subjekt muss sie nicht nur ihre Arbeitskraft zu Markte tragen, sondern auch einen ihr völlig entfremdeten Körper. Auf den Normierungszwang, der mit der weiblichen Identitätsbildung einhergeht, hat auch die normalerweise so flexible Kulturindustrie keine Antwort. Sonst so fantasievoll darin, neue Produktpaletten und Lifestyle-Formen auf den Markt zu schmeißen, um der Illusion vom Individualismus neue Nahrung zu geben, scheint sie für die Sparte ideale Schönheit weiterhin nur eine Schublade übrig zu haben. Urbach beschreibt, wie sich das Schönheitsideal während der letzten Jahrzehnte stark verengt hat, so dass mittlerweile Frauen von Korea bis Nigeria mit dem Problem konfrontiert sind, dünn, großbusig, schmalnasig und langmähnig sein zu müssen. Der kulturindustrielle Erfindungsreichtum, sonst schillernd in postmoderner Wahlfreiheit, macht hier Minuspunkte gegenüber dem großen Bruder Patriarchat. Bedauerlicherweise wird dieser patriarchale Punktsieg auch von Frauen beständig reproduziert. Ja, das Selbstbewusstsein und die Emanzipation der Einzelnen zeigen sich gerade darin, in welchem Maße sie mit den Schönheitsanforderungen d'accord geht. Dass die dem Ideal entsprechende, selbstbewusste Karrierefrau nicht der Emanzipation letzter Schluss, ihr sogar in mancherlei Hinsicht entgegengesetzt ist, verbirgt der schönheitsideologische Schleier, der ins Individuum eingekehrt ist. Weibliches Selbstbewusstsein heißt deshalb auch immer permanente Selbsteinschränkung und Selbstverletzung. Ein Bereich, in dem der Widerstreit zwischen Anpassungswunsch und Rebellion bevorzugt ausgetragen wird, ist neben der Sexualität das Essverhalten. Dass dabei heikle Thematiken für Frauen eng verknüpft sind, hat Susi Orbach in ihrem Anti-Diät-Buch von 1978, Originaltitel Fat is a feminist issue, ausführlich dargelegt. Mit dem bewegungsfeministischen Furor der 70er stellte sie fest, dass Esssucht bei Frauen eine Reaktion auf ihre Stellung in der Gesellschaft ist. Und mit der Deformierung ihrer eigenen Körper und der Manipulation ihrer Hungergefühle klagen Magersüchtige und Esssüchtige den Sexismus in der Gesellschaft bitter an. Die Formung des eigenen Körpers durch viel oder wenig Essen begriff sie als individuelle Antwort auf den gesellschaftlichen Imperativ, allzeit begehrenswert und verfügbar zu sein. In Selbst- und Gruppentherapien, als deren theoretischer Überbau das Buch entstand, versuchten sich die Teilnehmerinnen aufzuklären, welche Vorstellungen sie subjektiv mit ihrem Übergewicht verbanden. Es stellte sich heraus, dass der unbewusste Wunsch, sich hinter Fettschichten zu verbergen, in vielen Fällen mit dem Verhältnis der Einzelnen zu ihrer Sexualität zusammenhängt. So kann dick sein, verschiedenste, auch einander entgegengesetzte Konflikte kompensieren. Es kann Frauen ein Gefühl von Anerkennung und Wichtigkeit für Fähigkeiten vermitteln, die andernfalls von ihrer sexuellen Attraktivität überschattet wären. Genauso gut kann ein dicker Körper eine Legitimation sein für das Scheitern an gesellschaftlichen Anforderungen. Bestimmte Erwartungen nicht zu erfüllen, wird in diesem Fall wiederum mit dem Mangel an Attraktivität entschuldigt. Auch als Puffer für negative, unartikuliert gebliebene Gefühle wie Frustration, Angst und Wut, die wiederum mit der oktroyierten weiblichen Rolle zusammenhängen, dient das Körperfett. Ebenso kann Untergewicht den Wunsch nach dem Erreichen der Schönheitsnorm als auch den Widerstand gegen sie ausdrücken. Dick und dünn sein sind zwei Seiten der gleichen Medaille, ganz zu schweigen von allen, die normal Gewicht haben und ihren stillen Kampf unsichtbar, aber unter ebenso großem Leidensdruck austragen. Die individuelle Figur ist Ausdruck des individuellen Kampfes mit der Gesellschaft. Egal in welcher Form, diese Art, das eigene Selbst in der Gesellschaft zu verorten, ist extrem selbstverletzend. Orbach, damals auf Pionierpfaden wandelnd, ist mit dieser Analyse auch 30 Jahre später am Platze. Da der Zeitgeist unterdessen nach einem dicken Gen fahndet, das wahrscheinlich zwischen Raucher- und Schwulen-Gen zu verorten wäre, und Frauen mit Body-Mass-Index-Berechnungen Diätratschlägen aller Orten der medizinischen Möglichkeit zur Fettabsaugung und allgemeinem Fitnesswahnsinn belästigt. Das Körpergewicht einer Frau ist nur mehr in seltenen Fällen zufällig und gleichgültig, nicht bewusst bearbeitet und überwacht. Natürlich schlagen sich nicht bei allen Frauen innere Konflikte im Essverhalten nieder, und doch ist es mit Abstand die häufigste Form, wie sich die Erfahrungen weiblicher Sozialisation gegen Individuen kehren, und zwar mit weltweit steigender Tendenz. Es ist ein großes Verdienst von Susi Orbach, im gesellschaftlichen Zusammenhang herausgearbeitet zu haben, welche verheerenden lebensweltlichen Folgen die herrschenden Körperverhältnisse zeitigen. Für uns ist offensichtlich, dass eine Menge Frauen ein ziemlich problematisches Verhältnis zur Nahrungsaufnahme haben, wobei die Grenze zwischen einer gewissen Vorsicht gegenüber Süßigkeiten hin zur pathologischen Essstörung fließend ist. Lebensbedrohlich mag diese Problematik nur, aber was heißt nur, für eine Minderheit sein. Für einen Großteil der jungen Frauen ist es hingegen einfach eine Alltagsselbstverständlichkeit, dem eigenen Essverhalten sehr viel Beachtung, Organisationskraft und Energie zu schenken. Kräfte, die in sinnvollere und weniger selbstangreifende Tätigkeiten fließen könnten. Diese Beobachtung deckt sich mit den Gesellschaftsanalysen der kritischen Theorie, dass ein Zustand unauffälligen Normalseins und äußerlichen Funktionierens in vielen Lebensbereichen bereits ein neurotisch krankhafter ist. Weibliche Zurückhaltung beim Essen ist eine allgegenwärtige, als normal empfundene Erfahrung. Unter Gesellschaftskritikerinnen sollte dieses Thema folglich ein großes Feld der theoretischen Betrachtung und des politischen Agierens sein. Verwunderlicherweise aber stößt man auf nichts dergleichen. Über diese Thematik scheint ein sonderbares Tabu verhängt zu sein. Stillschweigend wird davon ausgegangen, dass das gegenwärtige Schönheitsideal zudem immer und unabdingbar das Merkmal Schlankheit gehört? Natürlich scheiße. Patriarchal und kritisierenswert ist, dass natürlich eine hedonistische Einstellung zur Körperlichkeit wünschenswert ist. Natürlich reflektieren wir das. Aber warum dann dieses Schweigen? Es wäre naiv zu glauben, dass der gesellschaftliche Anspruch an den weiblichen Körper vor dem reflektierten, kritischen Individuum Halt macht. Der Mechanismus mangelndes Selbstwertgefühl und fehlende Anerkennung über die Disziplinierung des eigenen Körpers auszugleichen, ist auch bei kritischen, linksradikalen Feministinnen anzutreffen. Die Ambition zur Kritik, der Kampf um die eigene Emanzipation und die Sehnsucht nach Autonomie können, ausgetragen über den Körper, den weiblichen Teufelskreis der Selbstkontrolle und Bestrafung auf geradezu unheimliche Weise verstärken. So wird der falsche Schein eines souveränen Umgangs auch mit dem Essen aufgebaut. Magersucht, Bulimie und Esssucht als extreme Äußerungen des Körperunbehagens sind eine weit verbreitete Art, die gesellschaftlichen Erwartungen selbstkritisch gegen sich zu richten. Es fällt auf, dass die Essensproblematik viel eher in Unterredungen mit Frauen zur Sprache kommt, die mit Feminismus und Gesellschaftskritik nichts am Hut haben und im Freundinnenkreis gern über ihre Wunschträume vom Abnehmen und von Titten und Oberschenkeln aller Hollywood disputieren. Mag diese Form der Auseinandersetzung auch wenig kritisch sein, mag sie mit dem Austausch von Rezepten und Diättipps einhergehen, wenigstens gibt es einen Raum für die Artikulation individueller Gelüste und individuellen Leids. Unter Szenefrauen dagegen wird so getan, als gäbe es das Phänomen Essstörungen nicht, als überschritte es die engen Grenzen der Political Correctness, eher Coolness, die große Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper anzusprechen. An jener Stelle klaffen Gesellschaftskritik und Lebenswelt, die doch miteinander in Wechselbeziehungen stehen sollten, abgrundtief auseinander. Der eigene kritische Anspruch erschwert es, den zwanghaften Umgang mit Essen im Alltag und in der politischen Diskussion zu thematisieren. Lediglich von sich selber und aus seltenen, meist sehr vertraulichen Gesprächen weiß man Dinge, die traurig stimmen und entsetzen. Dass es zahlreiche Genossinnen gibt, die allabendlich im Bett sämtliche tagsverzehrten Nahrungsmittelmengen Revue passieren lassen. Genossinnen, die sich auf nüchternen Magen besaufen, weil die fürs Abendbrot zugelassene Energiezufuhr für den Alkoholkonsum verplant ist. Genossinnen, die bestrebt sind, sich über ihre sexuellen Bedürfnisse Klarheit zu verschaffen und sie auszuleben, aber glauben, dazu nur imstande makelloser Schlankheit berechtigt zu sein. Genossinnen, die natürlich keinen Anstoß nehmen an nicht normgerechten Körpern, aber über jeden dicken Hintern froh sind, der nicht an ihrer eigenen Rückseite sitzt. Unserer Ansicht nach gibt es zu viele Frauen, die ihren Marx und Adorno gelesen haben und deren geheime persönliche Utopie ein kalorienfreier Kommunismus ist. Eine Utopie, die sie gewöhnlich für sich behalten. Man ist allein mit diesem Thema Essen, das einen derart großen Raum einnimmt. Der Kampf gegen den entfremdeten Körper, gegen verbotene Genüsse und hartnäckige Bedürfnisse entzieht sich der gesellschaftskritischen Debatte. Er bleibt Teil des Privaten, das nicht politisch ist. Aus der Praxis wissen wir, dass die Problematik vom Essen taucht sie doch einmal für kurze Momente aus der Versenkung auf, bei männlichen Gesprächspartnern zumeist auf herzerfrischende Naivität stößt und bei weiblichen auf Gemeinplätze, Schweigen und wenig Solidarität. Jeder und jede weiß theoretisch, dass es so etwas wie Essstörungen gibt. Jede und jeder kennt vielleicht ein, zwei Personen, die ersichtlich essgestört sind. Und das wird dann jeweils für sehr schlimm befunden. Aber beides gerät verbal nicht und vielleicht nicht einmal gedanklich in Kontakt mit der eigenen Lebensrealität. Eine solche Identifizierung und Solidarität aber, die von dem Bewusstsein herrührte, dass hier ein großes, weit verbreitetes und verschwiegenes Problem besteht, wäre die erste Tugend, damit offener umzugehen und einander zu unterstützen. Im Wissen, dass das Thema Essen für viele, allzu viele, nicht unkompliziert ist, fordern wir: Mädchen und Jungs, redet darüber. Uns geht es weniger um Bekenntniswut oder eine Pathologisierung der allgemeinen Leiden und Merkwürdigkeiten in Bezug auf das Thema Essen. Vielmehr wünschen wir uns eine linke, feministische Öffentlichkeit, eine Auseinandersetzung in Lautstärke und Durchdringungskraft vergleichbar den Debatten über den Zusammenhang von Weiblichkeit, Patriarchat und Sexualität, wie sie seit den 70er Jahren hartnäckig geführt werden. Woran liegt es, dass heutzutage jede Emanze über die Problematiken des weiblichen Sexus theoretisiert, aber fast keine über den weiblichen Umgang mit dem Essen, das doch ebenso sehr eine Konsequenz der allgemeinen patriarchal-sexistischen Kackscheiße ist? Es hängt wohl damit zusammen, dass zur Zeit der zweiten Frauenbewegung, als die Sexdebatte so überaus erfolgreich etabliert wurde, die Probleme mit Körpernormierung über Essverhalten noch weit weniger virulent waren. Ähnlich äußert sich Orbach in Bodies. Das heutige Ausmaß der Trends, die sie im Anti-Diät-Buch erstmals beschrieb, habe sie damals nicht geahnt. Gesellschaftskritik ist auch dazu da, das eigene Leben schöner, zumindest erträglicher zu machen. Feministische Gesellschaftskritik sollte einem männlichen Wohnzimmer-Antideutschtum nicht darin nacheifern, vor einem lebensweltlich derart relevanten Thema die Augen zu verschließen. Fat is, verdammt nochmal, a feminist issue. Patti Smith war das mit Pissing in a River. Ihr hört Quergelesen im Programm von Querfunk und im Programm des Freien Senderkombinats. Und heute haben wir euch in der Sendung einen Text vorgestellt von Katja und Corinna mit dem Titel Fat is a Feminist Issue. Und gefunden haben wir diesen Text in der Outside the Box, und zwar der zweiten Ausgabe, die vor kurzem erschienen ist, mit dem Obertitel Form. Es ist ein Magazin in 9 Bögen. Es macht wahnsinnigen Spaß, die Plastiktüte aufzumachen und Papierbögen aufzufalten und gute Texte zu lesen, jedenfalls soweit, wie wir jetzt bisher Texte gelesen haben in dieser Ausgabe. Outside the Box ist eine gesellschaftskritische, feministische Zeitung, die in Leipzig erstellt wird. Ende letzten Jahres erschien die erste Ausgabe mit dem Obertitel Emanzipation. Und ihr könnt, soweit ihr nicht die Outside the Box im Buchhandel eures Vertrauens finden solltet, auch direkt mit der Redaktion Kontakt aufnehmen, um euch eine Ausgabe zuschicken zu lassen. Und zwar ist die E-Mail-Adresse dafür vertrieb@outside-mac.de. Wenn euch das jetzt etwas zu schnell war, ihr findet auch alle weiteren Informationen unter outside.blogspot.de. Wir hatten ja am Anfang der Sendung gesagt, dass den Text Fat is a Feminist Issue heute vorzustellen, sozusagen eine Debatte oder eine Beschäftigung weitertreiben möchte, die wir bereits in der letzten Ausgabe von Quergelesen begonnen hatten. Denn da dokumentierten wir einen Text der McGuffin Foundation Sektion Hamburg mit dem Titel She's Kicked the Look, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Lookism-Konzept. Und den Text könnt ihr auch nochmal nachlesen, soweit ihr nicht die Printausgabe des vierten Kassibers der McGuffin Foundation habt. Könnt ihr diesen Text auch nochmal nachlesen unter mcguffin.blogspot.de.